Jo. Was geht ab? Was geht ab? Solange ich noch trinken kann, mach ich Tracks entspannt. Auf jeden. Guck mal, was mein Hobby ist. Kiffen, kiffen, kiffen. Guck mal, was mein Job hier ist. Ficken, ficken, ficken. Guck mal, was mein Hobby ist. Kiffen, kiffen, kiffen. Guck mal, was mein Job hier ist. Ficken, ficken, ficken. Bam, bam, bam auf Beat. Bäume voller Weed. Rauch ich jeden Tag so gern wie du, weil ich lieb. Bam, bam, bam auf Beat. Rockets voller Weed, rauch ich jede Nacht, weil ich lieb, wenn ich flieg. Pam pam pam auf Beat, im Club tanzt du so sweet. Babe, wir rauchen Weed, komm mit mir und flieg. Du gehst ab auf die Musik, ich weiß doch, dass dich schiebt. Doch mach mir bitte nach dem Ficken nicht auf verliebt. Die Nacht ist hart zum Feuern, da die Regeln außer Kraft gesetzt. Alle machen mit, doch nur eine wackelt mit dem Arsch perfekt. Das ist wie das mit dem Schuh auf dem Treppenabsatz. Bei mir nur so, ich rap für sie was. Die checkt mich ab und sagt, deine Voice und Texte sind krass. Ach was, locker easy auf den PC gesetzt. Das nannten wir damals den Viper-Leasing-Effekt. Ich kiffe, ich mach Beats, ich schreibe Text, du Hans. Ey, solange ich noch lebe, mach ich Tracks auf Dunks. Ich kiffe, ich mach Beats, ich schreibe Text, du Hans. Ey, solange ich noch trinken kann, mach ich Tracks entspannt.